Fangen wir an mit ein paar Vorbemerkungen. Wir steigen damit in das erste Kapitel ein und ich möchte Ihnen einige grundsätzliche Informationen an die Hand geben, den Rahmen für dieses Audioseminar abstecken und ein paar Begriffe klären. Wir verhandeln täglich, überall, ein Leben lang. Aber was ist das eigentlich, verhandeln? Und was unterscheidet es von einem Gespräch? Und ist es etwas anderes als feilschen? Verhandeln ist Kommunikation, genau wie ein Gespräch. Es ist jedoch eine besondere Form der Kommunikation. Zielgerichtet, ergebnisorientiert und auf den eigenen Vorteil bedacht. In einem Gespräch, wenn Sie gemütlich am Kaffeetisch oder in der Kneipe zusammensitzen, geht es um die Beziehung, den Austausch von Neuigkeiten oder die letzten Fußballergebnisse. Der Übergang von einem Gespräch zu einer Verhandlung kann fließend sein und völlig unbemerkt geschehen. Denn sobald es im Gespräch um etwas geht, wenn Sie Ihr Gegenüber von etwas überzeugen wollen oder sich selbst in ein gutes Licht rücken wollen, kommen viele Elemente einer Verhandlung ins Spiel. Denn jetzt ist das Gespräch zielgerichtet, ergebnisorientiert und auf den eigenen Vorteil bedacht. Zu einer Verhandlung gehört nach allgemeinem Verständnis, dass am Ende eine sachbezogene Entscheidung steht. Also, ob ich den Kaufvertrag unterschreibe, die Gehaltserhöhung bekomme oder wir Frieden schließen. Und doch, Verhandeln ist mehr als nur das Aushandeln von Verträgen. Wir verhandeln ständig. Überlegen Sie mal kurz. In welchen Situationen verhandeln Sie im Laufe eines Tages? Möglicherweise haben Sie heute schon vor dem Frühstück mit Ihren Kindern oder Ihrem Ehe- oder Lebenspartner über die Aktivitäten am kommenden Wochenende verhandelt. Vielleicht darüber, ob Sie Ihren Sohn am Abend zum Fußball begleiten oder Ihre Tochter bei Ihrer Freundin übernachten darf. Und dabei ist Ihnen sicher schon aufgefallen, mit welch ausgefeilter Strategie Kinder dabei zu Werke gehen können, wie sie Mutter und Vater gegeneinander ausspielen, wie sie hier und da kleine Zugeständnisse erreichen und sich nie mit dem Erreichten zufrieden geben. Kommt Ihnen bekannt vor? Beobachten Sie in den kommenden Tagen doch einfach mal, sofern Sie Kinder haben, welche erfolgreichen Verhandlungsstrategien diese Ihnen gegenüber einsetzen. Wann und wo verhandeln Sie heute an Ihrem Arbeitsplatz? In Projektteams? Mit dem Chef? Als Chef mit Ihren Mitarbeitern? Es gibt vielfältige Anlässe für Verhandlungen am Arbeitsplatz. Diese geschehen häufig ad hoc, unter Zeitdruck und mit zu wenig Vorbereitung. Verkaufen und Verhandeln stehen in enger Beziehung, sind jedoch nicht identisch. Bei alltäglichen Käufen oder Verkäufen, wenn es nur um Ware gegen Geld geht, da gibt es nichts zu verhandeln. Okay, vielleicht ein bisschen feilschen um den Preis. Dazu kommen wir gleich noch. Wenn es um mehr geht, egal ob um neue Verträge, um Preisnachlässe, Lieferbedingungen oder was auch immer, sind wir mitten im Verhandeln. Als Einkäufer oder Verkäufer sind diese Verhandlungen Ihr tägliches Business. Verhandeln und feilschen werden häufig synonym verwendet. Zugespitzt in der Aussage, wer feilschen kann, ist auch ein guter Verhandler. Was ja implizit bedeutet, wer nicht feilschen kann? Okay, ich kann Sie beruhigen. Das stimmt so nicht. Und auch umgekehrt wird kein Schuh daraus. Wer verhandeln kann, ist nicht automatisch ein guter Feilscher. Stellen Sie sich vor, Verhandeln ist wie ein Zehnkampf, in dem Sie sehr unterschiedliche Disziplinen beherrschen müssen. Feilschen ist dabei der 100-Meter-Lauf. Technisch leicht zu beherrschen, braucht keine Ausdauer, es zählt nur die Schnelligkeit. Ob ein Weltklasse-Sprinter jemals den Diskus weit genug werfen oder mit dem Stab hochspringen kann, um ein guter Zehnkämpfer zu werden? Beim Feilschen geht es darum, konsequent den eigenen Vorteil zu suchen. Ziel ist der niedrigste Preis. Und wenn der Verkäufer keine Schmerzen hat, sind Sie nicht weit genug gegangen. Wenn Sie feilschen, dann ist es auch in Ordnung, wenn Sie alle Techniken, die Sie in diesem Audioseminar kennenlernen, bis zum Anschlag ausreizen. Verhandeln ist komplexer, vielschichtiger und aufwendiger. Sie brauchen Ausdauer, Technik, unterschiedliche Werkzeuge und eine Strategie, die Sie durch den kompletten Wettkampf führt. Und Verhandeln nimmt Rücksicht auf die Beziehung. Deshalb sollten Sie manche Techniken beim Verhandeln auch nicht oder nur mit Vorsicht einsetzen. In meinen Seminaren mache ich immer wieder die gleiche Erfahrung. Da gibt es hervorragende Feilscher, die versuchen, alles im Sprint zu erledigen. Und talentierte Verhandler, denen manchmal ein Quäntchen mehr Tempo guttun würde. Wenn Sie also gut feilschen können, dann arbeiten Sie an Ihrer Strategie und öffnen Sie Ihren Blickwinkel. Wenn Sie denken, verhandeln ist okay, aber feilschen? Dann überwinden Sie Ihre Abneigung, denn ohne Sprint geht es nicht. Noch eine Frage. Wann haben Sie angefangen zu verhandeln? Wenn Kinder bereits über ausgeklügelte Verhandlungsstrategien verfügen, dann ist die Frage berechtigt, wann fangen wir eigentlich an mit Verhandeln? Wie alt sind Sie? Glückwunsch! Ziemlich genau so lange haben Sie schon Verhandlungserfahrung. Schon als Säugling, vom ersten Tag an lernen wir die ersten grundlegenden Strategien für erfolgreiche Verhandlungen. Das auf den eigenen Vorteil bedacht lernen wir schon als Säugling. Wir nehmen es sozusagen mit der Muttermilch auf. Am Anfang geschieht das noch ohne Worte, einfach mit einem Lächeln, mit strahlenden Augen, manchmal laut schreiend, manchmal zornig. Und damit lernen wir die ersten Strategien, um uns durchzusetzen. Weitere Verhandlungsstrategien lernen wir in den nächsten Jahren mit unseren Geschwistern, Spielkameraden, im Kindergarten und in der Schule. Und natürlich mit den Eltern. In wenigen Jahren lernen wir so bereits vielfältige Verhandlungsstrategien. Diese erlernten Strategien sind perfekt geeignet für die Umstände, in denen sie entstanden sind. Sie entstehen ja gerade, um uns genau in dieser Situation das Leben leichter zu machen. Die Schattenseite ist, dass sich Strategien manchmal zu unliebsamen Gewohnheiten verfestigen. Und dann tun wir uns schwer damit, diese wieder aufzugeben. Wir wenden diese Strategien sogar auf ähnliche Situationen an und hinterfragen gar nicht mehr, ob sie da nützlich sind. Persönliche Strategien in diesem Kontext sind alle Gewohnheiten des Denkens und Handelns. Und davon haben Sie sehr viele, ich übrigens auch. Zum Beispiel, wie wir bestimmte Dinge tun, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir uns immer wieder selbst Fallen stellen. Was persönliche Strategien sind und wie sie funktionieren, erfahren Sie weiter hinten genauer. Und auch, wie sich das Wissen in Verhandlungen nutzen lässt.